Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 909, an Goethe. Ich bin von der Hitze und dem verwünschten Barometerstand so angegriffen, dass ich mich nicht entschließen kann, vor die Türe zu gehen, auch bin ich keines ordentlichen Gedankens fähig. Fühle ich mich erleichtert, so sehe ich Sie vielleicht heut Abend nach dem Nachtessen noch ein Stündchen. Haben Sie irgendein Novum zum Lesen, so bitte ich darum. SCH